Al Moment RTL. RTL, Background am Gespräch. Präsentiert der Background heute von Franz Aulner am Witte der Finanzminister Gilles Roth. Guten Morgen, Franz. Guten Morgen, Jean-Luc. Guten Morgen, Herr Roth. Guten Morgen, Herr Aulner. Herr Finanzminister, den OG Bellmi und den Nachrichten Herren hat Santa Gösta sein Kongress auch heute nach der Gewerkschaft. Hat für den Nullers bewusst kein Regierungsmember angeladen mit dem CSV-Fraktionschef, der Marc Spautz, den nach der sozialen Fliegel von der Partei verkehren will. Den OG Bell als richtig Rose mit der Regierung, ganz besonders mit dem Arbeitsminister, ihrem Parteikollege Georges Michaud, wenn es die Reformen von der Arbeitszeit, mehr auch die, die für die Kollektivverträge zu reformieren. Herr Roth, sind ihr Team Michaud oder Team Spautz? Es sind Team CSV. An CSV als traditionell sieft er den Herr Werner, sieft er den Herr Santer, den Herr Juncker gewischt, und das soll auch lo, in dem Herr Frieden so sein. Wir brauchen einen Kapitän auf der Brücke, und dann haben wir auch Truppen, das sind die gewählten Volksvertreter, das sind die Leute, die mandatär sind auf den kommunalen Plan, die dem Premier zuschaffen, und wir haben eine breite Basis, die das ganze System steigt. Und das ist die Partei von der mit. Und das ist dann eine Partei von der mit unterschiedlich Meinungen gauf, agin, das ist normal. Mir wichtig ist, das wird der Pop von Herrn Spautz immer gesagt, der Jean Spautz, wir diskutieren intern, wir tun noch immer mit enger Meinung nach draußen, und das ist die Politik vom Guss, vom einzigen Guss, den wir immer als CSV gemerkt haben. Das ist auch ein Respekt vis-à-vis von der anderen Partei, die an der Regierung ist. Das ist auch eine Position, die ihn dann hat, wo ich kann am Sozialdialog mit allen Partnern diskutieren, an einen Konsens, an enger Chambre auch fanden. Das wird ich persönlich ein bisschen bedauerlich fanden, dass das heißt, wie gesagt, wir sind das soziale Gewissen und das andere, das sind die mit dem kalten Herz. Nein, wir sind zusammen soziale Gewissen. Es muss eine soziale Ausgabe gemerkt werden, mit den Suchen, die man ausgeht. Die muss noch irgendwie rankommen. Und die Leute, die gucken, dass sie zu rankommen, das sind die mit dem kalten Herz. Ich weiß, dass das dem Premier Luc Frieden ganz viel nachgegangen ist an der Zeit. Und dass sie auch das nicht gerne hat. Und es sind noch überzeugt, sonst ist ganz ehrlich, lo hat Schittfrieden das gesagt, werden zu so ein Herr, da werden auch voll. Und dass wir zusammen nur 14, und ich meine, das auch ein bisschen in die Richtung, die der Marc Spautz gestern auf dem OGBL-Kongress gesagt hat. Alain, Herr Roth, das klingt ein bisschen wie ein Rappel an Lord, aber für den Herr Spautz, wenn ihr seht, dass ich nicht nur bei uns soll kommunizieren mit Banden an der Partei, den Herr Spautz hat notamment eben gesagt, eben um OGBL-Kongress, geht doch dahin, vielleicht gesagt, der Premier das auch da kritisch. Aber ihr solltet, dass ihr keine Wasser sein, weiß ich nicht, wenn es um ein Prinzipien geht. Und drückt sich öffentlich aus und ihr solltet, das soll ihn dann nicht machen. Geht für einen Deputierten noch ein Fraktionspräsident wird selbstverständlich der demokratisch Recht, und wir leben noch in einer Demokratie, für seine Meinung zu vehikulieren, wohin das für ihn bringt. Ich meine, dass das am Interesse von der Partei ist, von der CSV, und auch am Interesse von einer stabilen Regierung, dass man die Diskussionen, dass man die auch intern feiern, und dass man dann gerade, wie das in der Vergangenheit gemerkt wird, dass man dann auch mit einer einzigen Position am Konsens noch vier gehen. Dort zählt den Input von Herrn Spautz, dort zählt den Input von anderen, an Schmengen, und sind noch überzeugt, dass wir den Tick kriegen. Guckt mal, CSV wäre schon längst nicht mehr so gut abgestellt, wie es ist. Wir hatten letzte Woche Kongress für den Herrn Spautz auch, an der das sein Recht selbstverständlich die Meinung vertreten hat, die hin, die sind ist. Wir sind extrem breit abgestellt im Niveau von den Membern. Wir haben ein Elan richtig. Sie haben das im kommunalen Plan, sie haben das im nationalen Plan von Junke, von Dammen, von Leuten von verschiedenen beruflichen Herkunft, von Leuten von Migrationsherkunft. Wir hatten die Chance, noch nie als Volkspartei über die letzten 20, 25 Jahre so breit zu stehen. Aber wir nutzen die Chance, für dass wir intern Sachen diskutieren und dass wir dann noch draußen eine Politik aus engem Guss vertreten. Und das ist auch am Interesse vom Land. Die Politik aus engem Guss, die geht eben nicht, passt nicht jeder an den Krumm an der Partei. Das gesagt, die auch bei den legalen Sonderstunden von Feierabend, mir auch mit langen Öffnungen Zeiten Projekt leicht auf hier und dann eben Diskussion über Kollektivverträge oder Delegationsgesetz. Hier steht, dass die Mütze von der CSV, die ist da dafür. Auch wenn ein freier Premier Jean-Claude Juncker, wie in eurem Background für ein paar Minuten gesagt hat, das nicht gut fand. Wir diskutieren parteiintern, wir haben ein Regierungsprogramm, den auch am Respekt vis-à-vis von unserem Koalitionspartner umzusetzen ist. Und es sind auch überzeugt, auch weil von außen die Engel, das ist ja interessant, das ist normal für die Medien, dass für andere interessant, das ist auch richtig, dass du kritisch darüber berichtet. Mit Leid hätte gerne von enger Partei, nicht nur mit Membro von der CSV, die Leute hätte gerne, dass die Parteien, die an der Regierung sind, dass die Leute, die an der Regierung sind, dass sie mit klaren Ideen kommen, die sie auch noch für dann wollen bringen. Den Herr Spautz weiß das auch, und ich weiß auch die Kompromissfähigkeit von den Leuten aus der Regierung, und ich weiß die Kompromissfähigkeit von dem Herr Spautz an anderen. Und es ist voll überzeugt, dass man das hinkriegt, denn Herr Spautz hat eine ganz lange Geschichte an der CSV, auch familiär bedingt. Und wenn es darum hingegangen ist, dann hat der Marc immer gewusst, wo das zu stehen hat. Okay, weil es geht da nicht darum, für, weil wir geil auf Streit wären oder so, es geht wirklich um Zeit. Wenn dann ein Kerl aufgestimmt wird an der Chambre, dann muss dann Herr Spautz dann der Partei in Vollische, wenn das, wenn das nicht ging machen oder sich enthalten, ging das gut mal. Hast du dann auch Robert als Fraktionschef? Also, du sind wir nicht dazu, den Herr Spautz hat seine Meinungen heute auch öffentlich vertreten. Und es sind auch überzeugt, so nicht ganz ehrlich, dass in der Konsensfähigkeit von jeder Engem die Verantwortung an der CSV dreht, dass man da auch etwas fanden, wird am Interesse vom Land, das wird am Interesse von der Wirtschaft, das wird am Interesse von dem Sozialdialog, weil du redet dem Herr Spautz drin. Und du hat dann auch recht, der Sozialdialog muss auch von Regierung, muss den Halle gehen, und das ist etwas, wo man muss den Druck schaffen, und es sind auch überzeugt, dass man am Sozialdialog für die Gewerkschaften ihre Rolle haben, wo natürlich auch Patronat seine Rolle, dass man da Lösungen werte finden, die am Interesse vom Land sind, die das Land noch vorbringen, und die auch dann breit möglichst gedruckt. Die Ausgangsbasis ist schwierig, nur die Belseiden hat unter dem Regierungswechsel 10.000 neue Membre, kriegt ein Haus von rund 15%. Am Juni wollen die nur die Belme auch an einer Einheitsfront, mal CGB, auf die Straße manifestieren. Ja, meint ihr, die könnt das dann entspannen? Du musst ja aber mehr wie ein Dialog, auch Aktionen sind konkret, wo dann die Regierung sieht, wir kommen die Gewerkschaften mit Aktionen entgegen. Richtig ist, dass es natürlich ein Recht ist für Gewerkschaften, das ist ein fundamentales Recht, das doch richtigerweise bei der Verfassung verankert ist, dass sie können Sachen, wo sie nicht d'accord sind. Jede Verein am Land das noch viel bringen. Richtig ist auch, dass eine Regierung seriös zu holen, wenn die Leute auf die Straße gehen. Das würde ich auch ganz klar so, weil da sind sie mit verschiedenen Sachen oder Funktionsweisen nicht d'accord. Und ich meine, dann ist es auch in einer Regierung, zusammen mit der ganzen Politik für den Dialog, wo vielleicht gespürt wird von den Gewerkschaften. Das kann ja sein, dass die nicht so funktionieren wie sollte, dass sie den intensiviert. Ich meine, der Premier ist am Gängen zusammen das mit dem Arbeitsminister zu machen, dass auch die anderen Regierungskollegen und auch für mich selber, dass man das gucken mit den Gewerkschaften, wann es wichtig Gesetzesprojekte sind, die das für mich an den Steuern, dass das selbstverständlich Martin am Dialog gemerkt hat. Ich sehe nicht mehr spät wie den nächsten Mendisch und dünnstig gesinnigt Gewerkschaften an Patronat zu senden, zusammen mit dem Wirtschaftsminister Dallas. Wir können hinnen die neuesten Zöllen von unseren Finanzen, Platz auf und allem auch von unserem Budget vorzustellen, an den Echange mit hinnen zu holen. Und ich muss aber auch so, die so zwei konkrete Aktionen. Also Forderungen von dem OGBL auf von anderen, die richtig vierbrüche gehen im Kontext von der Wahlkampagne, do astrop reagiert gehen, Steuertabelle, die aus dem 6,5 Indextranche von Erd aus der EU gepasst gehen. Das war eine wesentliche Forderung von dem OGBL auf von den Sozialpartnern. Wir haben echt mollig, also in einer CSVDP-Regierung, aus dem Mindestlohn steuerfrei. Wir haben do agiert, aber wird richtigerweise, auch von der Madame Back auf von anderen noch vierbrüche gehen, dass die Leute ja länger erzählen sind, dass die zu 41% innerhalb der Armutsgrenze geben. Weil wir haben gemerkt, wir haben besonders da steuerlich die Schrau zurückgedreht. Ja, also wir haben lange Zielmessuren gemacht, dass sie automatisch überwiesen gehen und so weiter. Wir schätzen ja heute, was kollektiv hat. Du gehst wirklich aber um die Wurst für die Gewerkschaft, um die Existenz. Und sind da dann Änderungen par rapport zu den Ideen von vier Monaten nach, weil du gehst ja auch darum für Zeit, die Arbeitszeitorganisation und eventuell auch die Lohnverhandlungskapazität von den Gewerkschaften aber ein bisschen zu verwässern, als das da irgendwie amendiert, gehen ihre, die werden dann auch ein Projekt de loi aus. Also es sind Finanzminister an der Regierung, mit selbstverständlich alle Regierungsmember Zuständigkeit für seinen Bereich. gleeft ma ëssinn iwwerzecht. Mat de langjährige Erfahrung, die den Premier Luc Frieden huet, och mat dem Zuschaffe vun dem Georges Michaud als Erbesminister a vun allen Regierungsmembren, dass den Dialog sowie vun de Gewerkschaften gefordert gëtt, dass den verbessert gëtt, an dass man dann auch am Konsens die Lesungen fanden, die am Interesse vom Land, von seiner Wirtschaft sind, und auch von einem ständigen Sozialdialog. Dafür ist das normal, dass Gewerkschaften hier Positionen auch öffentlich durchlegen. Das soll respektiert gehen von der Politik, das wird man auch merken. Was ich will, dass das Land nicht gesplittet wird. Das ist das am wichtigsten ist. Als Finanzminister so nicht, dass doch wichtig ist, weil das eh von den Hauptverkaufsargumenten, da fährt man dabei, sie für die Finanzplätze haben. Wir haben zu Lützeburg nicht nur ein AAA, wir haben zu Lützeburg eine politische Stabilität und wir haben eine soziale Kohäsion. Und das ist das, was wir müssen drauf schaffen und ich meine auch, dass man das hinkriegt. Okay, wir werden auf, was dann an den Avant-Projet de Loi wird am Ende vielleicht stehen, was Kollektivverträge so geht es vor allem weiter an der Emission. Herr Finanzminister, am Wahlkampf war eh von den Hauptslogan von Ihrer Partei der CSV, mein Netto vom Brutto, Ölo, der Koalitionsakkord von CSV und DP, als betitelt mit, Zitat, Lützeburg für Zukunft stärken. Dann als Lutz Schlagwort von der Regierung an der letzten Moment gewischt, Stabilität. Wenn ihr die geopolitische Lage guckt, da klingen die Ziele an Töchte ein bisschen unrealistisch, oder? Stabilität, das geopolitisch gesehen de Moment Manado, mehr Stabilität als um Niveau von unseren Staatsfinanzen. Die hat man recht gesagt, wir haben an der Wahlkampagne, nicht CSV lang, mehr auch der Koalitionspartner DP, wo gesagt, wir hätten gerne das Leid mit Netto vom Brutto haben, da haben wir geliefert. Wir haben da auch gesagt, wo du schon gedrückt hast, wie nachher, das war bei einer länger Zeit, wir haben auch gesagt, bei der Steuerbefreiung von dem Mindestlohn, wir haben Logementsmaßnahmen geholt. An der Welt, so nicht ist, dass Stabilität im Niveau von also Staatsfinanzen, dass die gehen aus. Ich kann das so sagen. Wir werden den Detail an der Chamberskommission an Donau, wie wir darüber gesagt haben, mit den Sozialpartnern zu senden, diskutieren. Die letzten Zahlen, die ich zentral gestern habe, die ich auch der Regierung mitgedeckt habe, dass wir 2024 werden nicht mit den deutschen Wolken von Sendungen, wir haben mit dem schönen Wir da abhalten, nämlich, dass man nicht die 3,2 bis 3,6 Milliarden Defizit für 2024 werden am Staatsbudget holen, mit das 2024 mit einem Defizit von 99 Millionen Euro dürft abhalten, wenn ich dann die 60 Millionen aufziehen, die an den sogenannten Fonds intergenerationell geflossen sind, da ging es so ein wir haben 2024 mit einer Schweizer Null beim Staat ab. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt nicht, dass sie nur an Euphorie verfällt, aber das heißt, dass wir zumindest zu Lützeburg im Moment stabil Staatsfinanzen haben, wird nicht all einer Member-Staaten an der Europäischen Union an auch darüber rausfällt. Ja, also ein positiv nur, weil auch wenn der Defizit bleibt, 90 Stadt verkauft sich gut, kann den abrunden ob 100. Das klingt dann direkt so ein bisschen wie negativ, mit trotzdem 100 Millionen als tatsächlich Mann, wie das was nach Erwerb gehofft, schon gar nicht zu schwarz wieder erwähnt hat, wie zusammen die Regierungsbildung gemacht gehofft. Aber Stand 31. Dezember 24, du für mal vermeint hat, nach Geist wäre plus von 300 Millionen Euro. Und die hat direkt aber auch gewarnt, am Kommuniqué, um dann ging es für 2024 ein Minus gibt von 300 Millionen, die so du eben 99 Millionen, aber das ist einfach noch immer eine große Differenz, 400 Millionen Euro, wie kann denn du eine prävisible Politik machen, noch für die Opposition oder die Observateure? Also ich werde nicht vernünftigen Kritiken, die ich selber als Co-Präsident von der CSV gemacht habe für rund 2-3 Jahre unter Spitze von der Fraktion. Fakt ist, dass die 99 Millionen Euro Defizit, die den eigentlichen Staat hat, dass das der drittbeste Resultat ist, zinter der Bankenkrise 2008. Das ist also ein gutes Resultat, weil wenn ich den Überschuss von den Sozialversicherungen nach dabei rechne, und ich rechne nach den kleinen Überschuss, den wir auch am kommunalen Sektor haben, da kriege ich für die gesamte finanzielle Situation von Lützeburg das aufgrund von der, wo wir vergleichen gehen mit dem Ausland, da haben wir sogar ein positives Resultat von rund 1% von unserer Wirtschaftsleistung. Die sagt aber etwas ganz richtig und ich weiß, dass sie das immer spiviert und dass auch Transparenz von dem Finanzminister geht, egal wen das ist, vis-à-vis von einer gewählten Chambre, dass sie guckt, dass die Abschätzungen, die ihr möchtet, um Niveau vom Budget, die natürlich beabflusst sind über der Tür durch eine ganze Reihe von konjunkturellen Faktoren, dass in die so nur wie möglich und der Wirklichkeit muss tun, wird Handeln definitiv rauskommen. Fakt ist, dass man zu Lützeburg eine ganz hohe Konzentration haben, von richtig dicke Steuerzöller um Niveau von der Finanzplätze, um Niveau von unserer Wirtschaft. Hier ist gleich zu gehen, 0,54% von sämtlichen Steuerzöller, Betrieber, die kontribuieren, der Tisch, die bringen 75% von der ganzen Körperschaft Steuer ab. Das ist also enorm. Lofo, da müssen wir die 0,54% aus. Das sind 650 Betriebe, Betriebe aus Finanzen, sind das aber auch andere, ja. Die bringen 75% von der ganzen Körperschaftssteuer zu Lützeburg hier. Wenn wir also wollen, dat, an das wollen wir, mir genau Abschätzungen machen, da muss man einerseits besseren Austausch schon mit dem Stadtteck, wir müssen aber auch um Niveau von unserer Steuerverwaltung an sie richtig, unter dem neuen Direktor sind sie richtig bemüht, für das zu machen, dass wir gucken, mit den Hauptsteuerzöller, wie nie sie gedenken, hier Steuererklärungen ranzubringen, wie lange das dauert für die Steuererklärung, das sind oft ganz komplexe Strukturen. Das ist Kontabilität, so machen wir mal ein paar Pertreporten oder Benefizreporten. Die so das genau, und das spielt ja zu Lützeburg, die wissen, dass sie mit europäisch zentral in Hufu ganz viel Unternehmen, Finanzdienstleister, die global, die an der ganzen Welt operieren, und die wissen, dass du natürlich Steuerstrukturen und Gestaltungsmöglichkeiten groß sind, und da gehen oft Benefizer von der engen Juridiktion an die anderen geschiebt. Das kann ich nicht immer von einem Jahr ipso facto so, ob das eine Jahr projizieren, und dafür so nicht auch, auch wenn nicht lo 2024 gut gegangen ist, da packen ist toll, von diesem Pult un. Wir müssen vorsichtig bleiben, wir dürfen nicht an Euphorie zu verfallen. Wir können nicht nur einfach so, wir läuft durch die Boutique, da können wir nur längst jetzt verdienen. Nein, wir müssen gucken, an derselben Richtung weiterzufahren, auch auf ihren allem die nötigen Puffer zu holen, für Ausgaben, die an nächster Zukunft so oder so werden noch bei uns zukommen, auch für den heutigen Sozialstaat. Und gerade an der Zeit, wo richtigerweise Gewerkschaften hier Forderungen vorbringen, muss man auch gucken, dass man als Regierung nicht um die Sozialakie gehen. Und ich sind auch dafür ganz hoffentlich, dass auch, auch wenn man kritisiert, in der CSVDP-Regierung 47% von der Gesamtresette vom Staat, dass die Ausgabe geholt gehen, für Sozialzwecke zu holen. 47% von der gesamten Ausgabe von dem Staat sind Sozialausgaben. Das ist etwas, was wir weiter wollen. Und auch müssen hier schauen. Du hast gesagt, das soziale Akien, was meinst du da genau? Mit den TST-Prestationen, die meisten Sozialprestationen, die es gibt, die sind ja sowieso gesetzlich verankert. Das ist das nicht, dass ich sehe, dann Budget, du gehst da gestracht, die meisten Sozialprestationen. Mit Kollektivverträgen, als das auch ein soziales Akien. Kollektivverträge als etwas, was zu dem Sozialdialog zu Lützeburg gehört. Kollektivverträge als etwas Wichtiges. Und Kollektivverträge an einem idealen Sinn bewegen sich in Richtung Führung, dass sie neue Gegebenheiten von der Wirtschaft auf dem Sozialmodell Lützeburg Rechnung dreht. Und lebt man ja auch nicht, ich weiß, dass er das richtigerweise nur fragt. Ich meine, Konsensfähigkeit und der Verstand von allen Partnern, die beteiligt sind, die wissen, dass man zusammen als Lützeburger das wirtschaftlich, ob der Medaillstunde, mir das man auch das sozial auf der Medaillstunde an gelieft man, wir kriegen das durch. Das war ein Boomerang, es müssen zurückkommen. Budgetäre Situation beim Zentralstaat, Herr Roth, hat gesagt, das ist negativ mit positiv gleichzeitig. Die Staatsschuld allerdings, die als die letzte Jahrzehnte stark geklommen schon nur der Finanzkrise 2008. Zuletzt besonders aber wegen der Pandemie an den Tripartiten, nur der Haus von der Inflation, Mesure für das Haus von den Energiepreisen aufzufedern. Die sieht ganz bekannt für den Ausdruck, ein Appel für den Duscht. Statt soll das nicht mehr weit von den 30% vom PIB, darf eigentlich kein weiter Krise kommen, Herr Roth. Also, durch den Fett, dass man 2024 und dem wird angeschert, den Defizit bei dem sogenannten Staat wesentlich raufdrücken. Wir sind hier von rund 3 Milliarden auf 100 Millionen raufgekommen. Also, das ist ein Unterschied von 2,1 Milliarden. Wird bedeuten, dass man das Jahr viel mehr Schuld müssen abholen, wie das an der Regel vorausgesucht wird, und eine plurianuelle Planung. Das heißt auch, stand haut, dass ich davon ausgehen, dass ohne so ein größer Accidenter et Staat schuld sich um 25-26% von dem Bruttoinlandprodukt über die nächste Jahre wert bewegen. Du mat wert Lützeburg. Ich so stand haut innner denen zwei, drei Staaten aus der europäischer Communität sind, die meisten öffentlich schuld tun. Ich so aber auch gerade so sehr richtig, dass wir nicht können, ob 60% Staatsverschuldung gehen, wenn wir ein kleines Land sind, mit einer offenen Ökonomie, an all die Schulden, die wir mehr machen, die müssen wir irgendwie ein zurückbezahlt gehen, für alle muss die Schulden lösen, das sind Zinsen, die müssen die zurückbezahlt gehen. Im Moment läuft das an die richtige Richtung, auch wie sie geplant an Ugedurcht, die wir beim Untritt von der Regierung, dass man nämlich die Schulden auflachen, sollte man nach das eng oder das andere Tür kriegen, weil sich an dieselbe Richtung ging bewegt, weil ich hoffe, wenn ich aber nicht definitiv so wie 2024 da gibt Schuld vielleicht nicht nur aufgeflacht gehen, aber da können sie so alle gut, alle Limit, Ruf liegt, Ruf gefordert gehen. Wird gut für mehr, so aber ganz klar, an einer Welt, an einer Weltwirtschaft, die sich schnell dreht, als nächste für fest. Und dafür muss man den nötigen Puffer auch bei uns anderen Staaten. Apple für den Dusch. Den Apple für den Dusch muss man haben für Investitionen. Den Apple für den Dusch muss man haben für Ausgaben können zu finanzieren, ohne dass die gesamtfinanzielle Last vom Staat das nicht zu viel beeinträchtigt. Mhm. Also das ist ein bisschen Optimismus da. Aber allerdings, wenn ich gucke, die Zwölen, die da genannt wird, wird schon überlegt, das tabliert darüber, dass aber auch eine starke Croissance nach immer vom PIB da wäre. In den nächsten Jahren gibt es 100 Milliarden erreichen der PIB. Als das dann, das ist einfach dann nicht so viel sichtig davon auszugehen, dass das Land weiter 3% ging wissen, weil da komme ich schon auf die geopolitische Lage, die nur zu schwarzen mehr. Also, richtig ist, dass ich von den wenigen Finanzministern an Europa und auch darüber raus so, dass die Regierung steht für Kompetitivität von der Wirtschaft und steht für einen attraktiven Finanzplatz. Weil ich weiß, dass man von da viel Suchen hier kriegen, dass man die Suchen brauchen für den höchsten Standard bei uns für Sozialausgaben, dass man die auch können weiter finanzieren und dass das am Interesse vom Land, dass die Sozialkohäsion zu haben und dass auch der Sozialdialog, und ich kann nicht mit für das zu sagen, dass den auch muss weiter gut funktionieren. Jedfrin hat da seine Responsabilität. Das ist auch sehr viel wert, dass wir gucken, dass wir neue Aktivitäten an dem Finanzbereich auch plötzlich kriegen. Das heißt auch, dass ich dadurch relativ viel über die Grenze vom Land NRW sind, weil ich weiß, wenn ich zusätzlich Finanzdienstleister, die global, das heißt an der ganzen Welt etabliert sind, hier europäisch zentral auch plötzlich kriegen, dass das um Niveau von den Steuern hätten viel mehr bringt. Richtig ist aber auch, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, weil ohne Wirtschaftswachstum lebt zentral Lützeburg gerade wie einer zentralen von europäischen, von kleinen, von großen Ländern lebt nicht richtig. Aber richtig ist auch, dass wir allein zu Lützeburg also Wirtschaftswachstum nicht können allein besteuern, steuern, mhm. Weil alle Götten, die so, wir brauchen Mannerwachstum. Müssen sie erstens so, wie wollen sie das machen und zweitens, wie sie da wollen, den Rest finanzieren. Ja gut, wenn die Infrastrukturen immer noch kämen bei dem Wurst, mir das ist eine Frage, ich könnte ja viele Parabole machen. Ich meine, ich gehe nicht da recht. Ein Finanzminister, ich meine, die Parabole hat gesagt, dass es wichtig ist, dass Leute kommen oder Betriebe auch plötzlich kommen. Du hast schwarze Luft von einem Aktionär, der das dann von der Bill, die chinesische Legend Holding, will hier Paaren verkaufen. Die hat schon am Ende unserem Interview gesagt, der Staat will 10 Paare rund 10% nicht verkaufen. Wir wollen den Staat sich dann nicht mehr kaufen. Es handelt sich um die älteste Bank von Lützeburg. Es besteht immer ein Risiko, dass ein eventueller Rückbrenner von den 90% nur die Bank zerspleckt oder also zersteckelt oder aufbaut. Ich muss da ganz vorsichtig sein aus rechtlichen Gründen. Die wisst das Legend Holding, das ist eine Gesellschaft, die es kotiert auf der Buchse. Nicht so gut kotiert. Dafür kommentieren ich wirklich kein Rümmeren. Richtig ist auch, dass ich ein Mindest bei ihr auf der Antenne gesucht habe. Das wiederhole ich auch, dass den Verkauf von dem Sterzinger Paaren an der Bill, dass den nicht auf dem Ordre du Jour steht, dass das ganz klar ist. Was hieß, eng eventuell Verstärkung vun dem Sterzinger Partizipation an der Bill oder an andere Banken. Ich mein, durchschwätzen ich mich auch net drüber aus. Richtig ist, dass der Staat nicht nur ein Aktionär von der Spurk ist, als eine Staatsbank, ein Aktionär von der Bank General, ein Aktionär von der Post, dann darüber auch teilweise an einer anderen Bank, an einer Aktionär von der Bill. Also muss in die ganzen globalen Ökosystem gucken. Ich konfirmiere nicht heute, dass die 10%, die der Staat an der Bill hat, wer denn historisch und traditionell Bank ist, dass die nicht zum Verkauf stehen. Ja, ich bin froh, über den Bankensektor, du hast ein gewisses Flamme, nicht just seit gestern, wenn es den Regulationen der Premier Luc Frieden nicht selber, weil auch im letzten EU-Sommer für eine gute Woche gesagt, das kennen zum Beispiel MIFID, das sind Direktiven, die dann umgesetzt gehen und dann eine Transparenz erfordern, vis-à-vis vom Klient an einer Regeln, dass das soll auf den Leerstrom geholt gehen. Mehr ein größer Sorge für die Banken, dass da für und allem eine andere komplizierte Regel Basel feiert, das kann nicht die Regeln und schon mehr Regeln, die vorschreiben, dass die Bank muss mehr Kapital auf der Seite tun, an ergo geht es ihre Mannerkredite raus. Das ist besser wie dem, was mit der Finanzkrise, wo so Regeln kommen, sind vom Timing hier nicht ganz glücklich. Man kennt die Situation mit den Zinsen, eben auch eben am Konstruktionssektor zum Beispiel. Und die Hoffnung, dass Lützburg nach kann kompetitiv sind als Finanzplatz, wenn immer mehr so europäische Regeln kommen, dann auch wenn so europäisch auf die Lesch geholt gehen, die Level Playing Field, die möchte aber echt wie zu einem größeren Challenge für die Banken im Land. Richtig ist, dass das wird im Niveau von der sogenannten Kapitalmarktunion oder Spur an Investitionsunion, wie das da umgedreht wird. Ich hoffe, wir verlieren keine Nullerstrahlung, aber das ja. Der Büftag, geht um den Büftag. Es geht aber. Den Büftag. Lützburg steht selbstverständlich zu den Initiativen, die du angedeutet hast, für die Europäische Union mehr kompetitiv zu machen. Und ich sehe auch große Opportunitäten für das Finanzzentrum Lützburg da, weil eine ganze Reihe von den Instrumenten, die angedeutet sind, wir schon zu Lützburg an Platz haben, die brauchen wir just zu modernisieren und sie müssen sie anpassen und die neue Gegebenheiten an der Bank, an der Finanzindustrie halt zu Lützburg, die gesagt, du regelrechte Opportunitäten für das weiter können, heute zu Lützburg als Finanzdienstleistung am Interesse auch von der Europäischen Union weiter darüber raus können erweitern. Das ist also der Punkt. Richtig ist auch, dass wir als Lützburger so und erstens, wir hätten gerne nicht zu viel komplizierte Reglementierung, wo kein Mensch sich mit daran rumfinden. Zweitens hätten wir gerne, dass wir so schnell wie möglich, wenn eine neue europäische Direktive da ist, dass wir die umsetzen und dass wir die also technisch gut, wenn ihr schon nur fängt, man hat ohne Goldplating, das heißt, dass man nicht zusätzlich administrativ für den dabei machen. Richtig ist aber auch, weil man viel zu Lützburg Zentralen haben, europäische Zentralen von Banken, die an der ganzen Welt operieren. Sükursale noch. Die Sükursale, ja. Genau. Dass man auch am Sinn von der Stabilität eine gewisse Kapitalaufforderung von den Banken wollen haben, weil wenn eine solche Bank rutscht, ja, da müssen die anderen dafür abkommen, für das sind Klienten. Das ist die Leute, die daran investiert und Klienten von den Banken, dass sie auch entschädigt gehen. Und das ist etwas, wo man gewisse Gleichgewicht wollen haben, zu Lützburg an den Schmengen, so wie wir im Moment in der W sind, sieht das nicht so schlecht aus. Risiken gehen nicht immer. Wir sind mängisch gut abgestellt, sowohl an der Privatwirtschaft wie auch bei uns an dem Minister, für dann unsere Büftek zu bräsen und einer Wert zu verteidigen. Okay, das war eben mehr technisch, wie gesagt, wichtig für den Finanzplatz, ja. Die ja einen größeren Teil von der Ressette für den Staat generiert, direkt und indirekt. Ich gebe den Leuten da draußen eine Chance, für kurz durchzuatmen. An ihre Büftek ziehst. Ja, vielleicht. Ich hoffe, guten Appetit. Wir machen nur eine kurze Pause und dann geht es vielleicht ein bisschen simpler. RTL, Background am Gespräch. Bei mir ist noch immer der Finanzminister Gilles Roth. Wir kommen noch bei eben geopolitischen Lage. Wir wollten ja noch über die Defense-Ausgabe schwarzen und nur noch die Steuerreform. Ja, Amerika, das amerikanische Volk bleiben als Freund eurer schweren Zeiten, hat der Premier Luc Frieden in seiner Deklaration an der Chambre den 5. März gesagt. Das war nur der Europa-kritische Rede vom US-Vizepräsident und nur Eklat vom zwischen dem US-Präsident Trump und dem Präsident Zelensky, dem ukrainischen Präsident am Weißen Haus. Parallel hat die US-Regierung Stroftaxen, Duanztarife auf europäische Importe gehoben und da gibt es noch die penible Message, lo rezent zwischen US-Regierungsmembern auf Signal, die publik gesehen haben, wo der Wansrum an den US-Außenminister Hexet, die EU pathetisch fanden, weil sie immer für nichts ging von den USA geholfen kriegen. Wollt ihr wirklich noch auf Team Trump zählen, Herr Roth? Ich ziehe den ob den transatlantischen Dialog zwischen Europa an den USA. Richtig ist, dass wir an einer Zeit und leben, die extrem schnell lebt, auf geopolitischen Plan. Ich soll nicht ganz ehrlich gucken, an der Regel all oben, jetzt dann ausschlafen, enke die internationalen Nachrichten, aber wenn der Mäuse um 17:30 erwäscht und ihr guckt, dann ist oft schon bedingt auch durch Zeitverschiebung, also im Welt zum Teil ernst. Richtig ist, dass ich muss gucken, ob es rot dran zu kriegen. Richtig ist, dass man den transatlantischen Dialog, den zwischen Europa und den USA immer gut funktioniert hat, dass die Wus weiter oprecht erhalten gehen. Mit der Equipe? Richtig ist auch, ja, mit der Equipe, den Donald Trump, auch wenn er nicht d'accord ist. Ich meine, es gibt viele Ursachen für nicht mit allem d'accord zu sein, als gewählten amerikanischen Präsident. Ich muss nicht, ob ich d'accord oder nicht, aber ich Der war feindlich, wenn es von Grönland ging wollen oder annektieren oder. Ich meine, wenn man muss merken, dass Europa sich auf sein Asien stärkt besinnt. Ich meine, dass die Gespräche, die sowohl im Niveau von der Staats- und Regierungschefs wie auch so gut im Niveau von den Finanzministern, dass die darüber rauslaufen, dass Europa sich um sein Asien stärkt besinnt. Europa hat eine Wirtschaft, und für den wir es nicht müssen schummen, die leider ungefähr bei 24.000 Milliarden Dollar. Schau mal, wie viel Unteil von der Welt, der größte 80% die Wirtschaftsleistung von Europa macht der Vereinigten mit England, die ist 80% von der Wirtschaftsleistung von den USA. Europa hat zusammen mit England über 500 Millionen Einwohner, die USA 350. An Russland hängt da ganz, ganz weit handen drin. Dafür manchmal soll den gucken, dass Europa sich stärkt wird und das ob anheischt mit Respekt vis-à-vis von den Amerikanern auf alle Plan. Das ist auf militärischen Plan, wird der NATO hervorbelangt, das heißt aber auch im Niveau von der globalen Wirtschaft, das Zwangstaxen, die da sind. Und ich schon etwas, werde ich mitkriegen, demnächst, das werde Jean-Claude Juncker, den als bei Donald Trump gegangen, der heute gesagt hat, erst einmal, dir sitzt Taxen an Blut, mir sitzen Eistaxen an Blut, und sie hund. Das wird nicht in der Juncker mal gesagt, mit einem anderen Kommissar. Sie haben damals aufgepasst, dass sie besonders auf die Produkte Taxen an die Leute gesagt haben, was sogenannte Swing States war. Das heißt, die Städte, wo die Spitz auf Knopf war, ob den Trump oder in anderen der beiden damals gewonnen hat. Ich meine, so muss ich mit Respekt, ob er heißt, mit denen verhandeln und zu evitieren, dass man eine Fragmentation, das heißt, dass man einen Bruch von der Weltwirtschaft tun, weil das nutzt keinem etwas. Das muss ich also mit trauischem Kap machen und sie noch überzeugt, das waren die Achse, das ist auch wichtig. Berlin, Paris, mit London, das deren funktioniert, weil du weißt den auch, dass ihn Ege stärkt hat an Europa und dann ist ihn auch mehr stark vis-à-vis von der Vereinigten Staaten von Amerika. Froh ist natürlich an Europa immer wegen Region und nächste Wahlen an den Ländern umdrehen als, aber wenn ich mal davon ausgeht, dass Unität da ist, dann wird Lützburg eben auch sein Beitrag für die Defense an die Luft schrauben. Im Juni reicht die Regierung dann endgültig ob Ziel 2% von nationalen Reichtum vom RNB wird bleiben oder ob 3% geht oder ob es da tischt, das tut ihn an der vielleicht gehört, du hast da getauscht, oder eben noch in einer Zeit schien, 2030 oder für drun. Was kann er dazu sagen? Das ist eine Decision von der gesamten Regierung. Richtig ist, dass am Koalitionsaufkommen und am Regierungsprogramm 2032 UGI wäre für auf 2% zu kommen. Wir haben das letzte Jahr noch 4 gezogen, auf 2030 Milliarden im Moment auf rund 1,3% von also nationaler Wirtschaftsleistung. Ihr wisst aber, dass am Juni NATO-Summit ist und ihr wisst auch, dass am Mai eine Deklaration über die Lage von der Nation ist und ich ging es gut fanden, wann den Premier ging ein Ziel so ein, ich meine, dass sie dadurch könnt merken. Und zweitens, was für eine Trajektoire? Was geht ja nicht durch, wie du einfach so nicht gehen, ob den Doten 2% oder mehr oder zu was für einem Datum, aber das ist eine Trajektoire auch gesagt für die Jahre Dono, weil das nämlich doch auf Sinn, wo ich kann im Niveau von den Budgeten, pluriannuellen Budgeten von dem Staat sich auch orientieren, was muss für Finanzvolumen abbrüchen gehen, für das zu merken. Mir ist ein konkret Zoll zu geben. Wir haben im Moment Militärausgaben, die bewegen sich so um die 780 bis 800 Millionen pro Jahr, wenn nicht neu ist, dass wenn wir logisch das Jahr Stand haut, auf 2%, da wird das eine zusätzliche Ausgabe von 400 Millionen Euro Tendenz steigen. Also das ist nicht nichts. Muss ich noch gucken, wie in das dann erstens die richtige Mittel fand, wo ihn zu ihm ausgeht und zweitens, wie ihn finanziert. Und die Ziel zu kennen, als dann der Regierungskollegin aus der anderen Partei, der Finanzminister Jurico Backes, hat er da nur einen Blankoscheck für den Livre Blanc so einen Schmoll. Oder guckt ihr ab Fangeren? Kein Minister, auch nicht der Finanzminister, hat für Ausgaben einen Blankoscheck. Das sind Decisionen, die gehen zusammen an der Regierung mit der Diskussion von der Regierungspartei, aber auch so gut darüber raus. Weil die hat gesehen, dass der Premier Luc Frieden, dass noch der Konsens sieht mit den anderen Oppositionsparteien. Wie gesagt, wir setzen Schiffer fest um Niveau von der Regierung, aufgrund von unseren internationalen Verpflichtungen, wie weit das mal kurzfristig würde kommen, aber wie weit das mal auch mittelfristig würde kommen. Und da wird am Konsens geguckt, wie die so auch abzubringen sind. Also es wird auch geguckt, eben, dass die Ausgaben nur positive Näherschläge für die Ökonomie haben oder wenn man die Wettung an den baltischen Staaten rezent, dass man in Doabskiff mit investieren, dass das man als NATO-Beitrag unerkannt darf gehen, dass die Mengen dann nicht allzu schwer sind, wie die Situation. Mit der Frage eben wir an für die Runde für eine Pause darüber reden, dass die Stadt als Aktionäre viele Betriebe wird dann möglich Aktionär zu gehen an einer großen europäischen Rüstungsindustrie als Staat. Der Punkt als folgende Defensminister als zuständig für Militärausgaben zu proposieren. Das ist eine Decision von der gesamten Regierung an den Schmengen. Haut muss in Militärausgaben mehr breit gucken, wie einfach Helme, Dingo, Panzeren oder Mitraillette kaufen zu gehen. Muss ich noch als Lützeburg denken, was sind die wirtschaftlich Retomben? Das ist etwas, was ich kann zurückkriegen, wenn ich an eine Militärausgabe mehr in einem breiten Sinn vom Wort. Ich denke da zum Beispiel, dass man natürlich ein SES zu Lützeburg schützen, dass man Satelliten zu Lützeburg schützen, dass man Drohnen können zumindest Komponenten davon produzieren. Zuletzt zu Bejan de Xavier Bittel zusammen mit dem Nextelis, die sind da gut in der Weh. Natürlich, und das will ich selber sagen, zählt auch zum Beispiel Cybersicherheit. Das ist die Attacken, die können auf Systeme auch von Finanzdienstleister zuletzt zu Bejan geschehen. Und das ist ein reeller Demand von der Finanzindustrie, dass auch da dran investiert wird. Das kann natürlich auch Kooperationen sein mit anderen Ländern, die mehr enger direkter Bedrohung, und du hast damit recht gesagt, die baltischen Staaten, also sie haben richtig Angst, weil die fährten, dass wenn an der Ukraine hoffentlich geschwind der Krieg eigentlich river ist, dass wenn Russland sich vielleicht dann 2-3 Jahre mal kriegt wird, dass sie die nächsten Kinder sind. Also das der wir nicht zu unterschätzen, aber wir als Lützeburger konkret Kooperationen auch mal so Länder könnten machen, zusammen mit einer europäischen Investitionsbank, die es um Kirchspielschein ist. Aber ich meine, da muss ich das alles umdenken. Ja, natürlich, also die hat gesagt, was Lützeburg kennt machen, mehr Munition ist ja aber auch gebracht, zum Beispiel der produzieren wir nicht, wird man vielleicht auch nicht unbedingt machen zu Lützeburg. Aber wie gesagt, wenn das dann am Ausland gemeint wird, mit Ländern wie Frankreich, die geben vielleicht gerne mehr so ein Schuldenproblem, kann Lützeburg dann nicht ansprechen mit Firepower finanziell. Wenn wir als Lützeburger können, machen muss selbstverständlich Eisen FV Defense mal vierweisen im Niveau von den Investitionen, die wir gemacht haben. Wenn wir aber können machen, aber wir auch wollen machen, das ist, dass wir als Finanzindustrie, dass wir die zur Verfügung stellen, zum Beispiel fangen, wo dann auch können weiter, nicht nur für Lützeburg, aber darüber raus, kann an Rüstungsindustrie mit investiert gehen. Wenn ich so Rüstungsindustrie, dann ist das am breitesten Sinn vom Wort. Naja, das ist immer nur bei der Frage, wie den Effort der Defense soll finanziert gehen, weil unabhängig davon, ob das budgetär da gut also dann in Zukunft gut bleiben werden, sind mehr Ausgaben. Die EU-Kommission und die EU-Mamberstaaten sind sich eins gehen, dass Staaten können mehr Schuld machen, wenn die Schulden für die Defense auch reserviert sind. Aber die hat bei unserem Interview schon für bald einen Monat gesagt, dass die das nicht mehr über Schulden wollt machen, mehr und Sozialausgaben wollt ihr auch gehen, die hat von Neuorientierungen oder Repriorisierungen bei den Investitionsausgaben geschwärzt. Herr Roth, was geht da noch nicht gebaut, was soll gebaut gehen? Das ist ein gut froh, erstens. Ich meine, dass in egal wie den finanzielle Volumen, den ich muss abbringen. Wie den er nur ausgesagt, das hängt davon ab, wie gesagt, der Trajektor respektive den Prozentsatz, den wir müssen um Niveau von den Militärausgaben am Vergleich zu unserem nationalen Wirtschaftsprodukt abbringen. Darüber hinaus sind ich der Meinung, dass in die Finanzlast, die zusätzlich auf uns zukommt, dass in die am besten falls auf drei Pilier verteilt. Den ersten Pilier, das ist Budget. Ja, Budget, wenn der Budget am Defizit ist, nach am Defizit, dann ist das auch mittelfristig mehr Schuld. Zweitens ist das eine Repriorisation und eine Neuorientierung von Investitionsausgaben. Das heißt, das ist ganz klar, nicht, dass Investitionsausgaben nicht gemacht gehen, aber das heißt, dass in die Investitionsausgaben auch ehrlich mischt, wie sie brett sind. Das ist nicht all Rondpoint, das ist nicht all Stross zum selbsten Zeitpunkt brett. Und ich meine, da muss ich bald um Niveau von der Abstellung, von dem Budget von Jahr zu Jahr gucken, wie viel aus das, was ich wirklich brauche, für die oder die Infrastruktur zu finanzieren. Das ist eine proper Kontabilität, das ist mir eine proper Kontabilität, oder wie du das immer willst nennen, das ist schon lange Verantwortung gegen gedrohen. Auch da haben wir zum Schluss, wenn das eingebaut macht gegangen, als wir jetzt gucken, was können wir effektiv verschaffen, nur mal gesund mit dem Projekt, den er so weit avanciert, da können wir vielleicht so viele Millionen drauf vergehen, aber im Staat ist das nicht ernst. Das an den dritten Punkt, das ist den, dass man auch müssen Finanzvolumen schärfen, den außerhalb von dem Budget aus. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du ein SNC, also als Nationalkredit Gesellschaft, dass die da könnte eine mehr aktiv Rolle überholen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihnen zum Beispiel gegen einen sogenannten Defense-Bond Affäre, weil das ist das, von ihnen Emprunt gegen Märchen, wo ihr zu den Leuten seht, die könnt ihr dort drüben bedeligen mit mir kleinen Kopieren, der Tisch mit kleinen Scheinen, wo dann so eine Finanzgestaltung von einem Finanzminister vielleicht doch darüber könnt rausgehen, dass ihr seht, wir heben da zeitweilig keine Quellensteuer dort drüber ab. Alles das sind Pisten, mit denen müssen hier nur am der Regierung, am Konsens mit den anderen Parteien müssen die beschwert gehen. An etwas ist aber auch ganz klar, das geschieht ohne dass und die Sozialausgaben gespürt wird. Kann nicht sein, dass Sozialausgaben müssen durchhalten, für mehr Militärausgaben können zu machen. Okay, kontinu von dem, was der Luxo tut, den Finanzminister präpariert, das Staatsbudget für nächstes Jahr, haben wir schon weit am Vier, aus einem Zirkulär mit Richtlinien nach Stöstadt, und man haben wir auch mit viel Donnern, gibt ausgerechnet den 14. Februar und Minister rausgeschickt, ausgerechnet den Tag, wo den J.D. Vance, den US-Vizepräsident, auf der Sicherheitskonferenz zu München die neue US-Politik gehen, die wir Europa vorgezeichnet hat, wo die dann müssen wir ein neues Zirkulär rausgehen mit neuen Richtlinien oder ob man es vielleicht ein bisschen mit pessimistischen Wachstumsprognosen oder muss man nur an den nächsten Etappen geht die GF dann ein bisschen mit streng mit dem Departement, wenn sie wollen mehr Ausgaben machen. Die Zirkulär aus dem 14. Februar, also auf Valentinstag, gemerkt gehen. Und da gucken wir, dass wir nicht so eine Splickung kriegen an der politischen Landschaft. Nein, wir machen klar Zielsetzungen. Das ist erstens, dass wir so die Investitionsausgaben, die leiden zwischen 4,5% traditionsgemäß an unserem Budget. Konsumausgaben haben wir geguckt, dass wir da um die 2,5% Steigerung haben. Dann haben wir insgesamt gesagt, wir wollen eigentlich, dass die Gesamtausgabe vom Staat, dass die vom Jahr 2024 bis 2025 nicht mehr wie 5% an die Luft gehen. Sollte dadurch gesteigert Militärausgabe mehr sein, ja, da muss ich das denken, diskutieren, wie gesagt, auch unter den Voraussetzungen, dass ich neben dem Budget auch eine Finanzquelle kann abbringen, für die Militärausgaben zu finanzieren. Trajektoire, die wir an der Zirkulär vom Budget haben, die soll so appliziert gehen. An der Rest diskutieren wir an den kontradiktorischen Gesprächen mit allen Ministern, wie das traditionell geschieht, Ende September wird das Budget dann am Oktober der Chambre 4 gestartet. Herr Rode, es gibt also noch ein paar Inkonnuen, so ein Schmoll als Observateur, der probiert es ganz gut und attentiv mal nachzulauschen. Aber was bedeutet das für den Sput, den Handlungsspielraum für die groß geplanten Steuerreform? Ich sage, Tischefrau, vielleicht als ich, der Finanzminister dem Koalitionsakkord noch, soll für 2026 ein Projekt für eine Reform fehlen. Eine Reform, die eben keine Dreisteuerklasse mehr geht, ich denke, wenn am Koalitionsakkord steht 4. Juar 26, ist das Dezember 26 oder 25 Anfang 26? Challenge? Also richtig als Narenke, wir haben eine erste Etappe von einer Steuerreform gemacht, an die man die Leute mit Kaufkraft gehen und an die man steuerlässt für die Betriebe, aber auch für alle für die Leute aufgesetzt haben. Das ist aber nicht die einzige Etappe, die zweite Etappe, die wird noch kommen. Das ist auch das große Projekt von einer Individualbesteuerung. Eine Steuerklasse. Das ist eine Steuerklasse, das ist am einfachsten zu verhehlen, wo zwei Viergängerregierungen auch darüber geschafft haben, mit das schwierig zu bewerten. Das. Meine Zielsetzung ist die, dass ich Ugangs Juli des Jahr 2025 kann an die Chamber gehen, Finanzkommission von der Chamber, und du echt Pisten vierstelle, wie so eine Individualbesteuerung, also was mehr ist, enger Steuerklasse, dass die könnt ausgesehen, und das, wenn man Konsens, du wirst noch Konsultationen mit den Sozialpartnern, das ist ganz normal. Gerade fand man nicht, war von OGBL als CGB. Ja, wir sind nur mehr am 20. Juni, gedauert 29. Juni, und dann ist das ein weiter positives Signal vis-à-vis von den Sozialpartnern, in diesem Fall die Gewerkschaften, das sind sie an Gestaltung von den großen Prinzipien von der Lützebäuer Politik, und du haben sie hier Rolle, und die müssen so haben, dass sie damit angebunden sind. Und das werde ich eigentlich will, dass das mal eins ob so plus ou moins ein Steuertarif könnten einigen, wo die Leute nicht verlieren und wo ich muss darüber nachdenken, wie, und das ist die Quadratur vom Kreis, wie bringe ich ihn fertig für die Leute, die im Moment an der Steuerklasse 2 sind. Das sind bestörte Leute, Leute, die gepackt sind, Leute, die zum Beispiel über 65 Jahre sind an einer Situation, wo bedingt durch, historisch bedingt, oft eine Person am Staat geschafft wird, an die eine Person, die sich im Kanner an den Staat bekümmert wird, weil du hast die sogenannte Splitting-Avantage, das ist den Avantage, den ihn hat, an der Steuerklasse 2 als den am größten. Wie tröppeln ich den nicht, aber wie gucken ich für die eine Übergangsperiode zu fangen. Das ist eigentlich die große Herausforderung für die Leute, die neu an Besteuerung kommen. Ich meine, du hast das Problem nicht. Ich muss gucken, für eine Übergangslösung zu fangen, für die Leute, die heute in einer Steuerklasse 2 sind, für dass die nicht von einem Moment auf den anderen so viel mehr Steuern leisten. Ja, lass mir das ein kurz erklären. Effektiv, also Steuerklasse 1, das sind Junggesellen, ja. Und du bezahlst den Recht von 13.000 Euro Unsteuer. Und du fängst dann am Barem Besteuerung und Steuerklasse 1 an. Das sind eben da Leute über 65, aber auch, die eben dann nicht an dem speziellen Statut sind, wie der Logik gerade erklärt hat, mir eben die anderen Leute, die waren von was 60 geschädigte Leute, die echt 3 Jahre nur der Schädigung wird Leute, und schon sind da andere. Dann geht es die Steuerklasse 2, das sind eben dann, wie dafür drunter erklärt hat, die bezahlen recht für 26.000 Euro, also das doppelt. Wenn ihr los seht, das geht schon nach E-Barem, da muss ich davon ausgehen, wenn ich das selbst verleiht, dann gehen die Junggesellen viel entlastet. Da gibt es ein Recht für 26.000 und bezahlen oder geht dann eben bei den nächsten Barren eigentlich stark Progression, eigentlich sehr Progression gemacht, für das sie mehr aber da bezahlen. Also, die fordert mich nur raus, eine Möglichkeit könnt ihr daran bestehen, dass den neuen Steuertarif, dass der das, wir den relativ nur in der aktuellen Steuerklasse 1R umgesiedelt wird. Was gibt das hier? Wenn alle guten, die Leute, die länger zählen werden, die giffen nicht verlieren. Die Leute, die über 65 Jahre als Junggesell, wir giffen nicht verlieren. Die Witfrei giffen nicht verlieren. Die Leute, die an der Steuerklasse 1 führen oder giffen an Steuerklasse 1 kommen, giffen steuerlich entlärscht gehen. Und da muss ich also gucken, das sind die Leute, die im Moment an der Steuerklasse 2 sind, die einen Avantage haben, per rapport zu denen, die auch noch an der 1R sind, da sind die über den Übergangsphase behält, dass sie nicht mehr Steuern müssen bezahlen. Das ist die Aufgabestellung, sind am Gang am Ministerium zu schaffen, zusammen mit der Steuerverwaltung, wenn wir bereit sind, da komme ich gerne an die Chamber, mir für allem dann noch einmal bei ihr, für die Idee vorzustellen, aber wenn ihr einen Konsens hat, da muss ich an einer zweiten Phase, muss ich dann natürlich das auch an den Gesetzestext machen. Wie gesagt, heute sind Ideen, die ungedurcht sind, konkret wird das die erste Juliwoche sein, wo ich Chamber mit den mit konkreten Ideen und Proposen befassen, dann hast du in der Chamber entweder am Konsens oder nicht am Konsens für du zu so, wie es soll weitergehen. Das notiert. Wenn ich bedenke, dass es eine Rentendebatte auch geht an Reform. Es wird mir probieren, das dann gut auch effektiv an der Technizität raufzubrechen, für das jeder versteht. Es geht darum, heute mein Bifteck, den individuelle Bifteck. Just noch eng froh, was die Steuerreform angeht, weil ich hatte die froh, war ein bisschen untergegangen, mega lange froh, wie viel Spude da mache ich die Manövre, die mengt dann dafür zu haben, weil die gesagt, verleiht kein Appes mit Werte schon Entlastungen gehen, das gibt ja kein Nulltarif. Also es gibt mit Sicherheit kein Nulltarif. Ich sage auch ganz klar, wir haben 6,5 von 8 Indextranchen, die sind berechnet an der Steuertabelle. Das wird noch zusätzlich abläuft. Ich meine, das könnt ihr noch an den Gesamtpack holen. Das muss für Finanzvolumen abwischen, für so eine neue Steuerklasse hinzukriegen. Ich meine, dass der Moment, an ich packe ein Holz und die nächste Sput besteht, für das hinzukriegen, erfassen. Da muss man gucken, dass man die nötigen technischen Erläuterungen auch durchfahren. Gilles Roth, dann komme ich noch bei etwas anderes, dass das auch fiskal teilweise oder zum größten Teil sogar geht um den Bausektor. Der Staat hat ja auch die Chef-Fiskale verzichtet auf Pressetten, für den Sektor umzukurbeln und dem Zinshossen an die Preise des Sektors quasi paralysiert wird die letzten Jahre. Der steuerliche Vierteil für Investisseuren an den Lokativen, den Amortissement accéléré, gehören wir abgefuhr. Die Steuern auf Plus-Value gehören halbiert auf den Karton, rund 10,5% rund. Den Enregistrement gehören halbiert, das ist just für die Mesuren zu nennen. Aber hier haben wir hören, dass die Preise aber im Klammen. Der Mann, dass du Transaktionen gehen da auch mehr. Aber bei diesen Mesuren spielt ein Timing ja eine wichtige Rolle. Muss ich auch nicht mal Zeit, die Mesuren noch die Demand stärken, zurückfuhr, sonst gehen Preise rum durch den Plafond. Richtig ist, dass das Woche Chamber wird darüber aufstimmen, ob die Maßnahmen bis den 30. Juni dann verlängert gehen, 30. Juni des Jahres. Das war auch so ungedürftig, dass auch wie wir das Projekt vorgestellt haben, dass das von Anfang an klar war. Meine persönliche Meinung ist die, dass wir da richtig so die Regierung hat mit den Moslems, die ja am Anfang viel kritisiert haben, hat sie demand, das ist ein Aufruf auf Wohnungen, manchmal schon mit angekurbelt. Das ist mir interessant, dass gewisse Maß für den Bau zu investieren. Und dadurch ist natürlich auch die Unzahl von Verkauf von Wohnungen, sowohl für bestehende Wohnungen wie auch für Neubauten, als die angekurbelt gehen. Ich meine, der Motto lebt noch, auch wenn man noch nicht auf Vollgas lebt, meine persönliche Meinung ist die, dass die öffentlichen Summen, die daran investiert sind, an die sind, da man investiert, weil sie auch Steuergelder, die nicht am vollen Maß zurückkommen, dass die hier erbischt gemerkt und persönlich so nicht, mit Chamber als mein Patron, so nicht, dass am 30. Juni eigentlich müsst durchgehen, für dass man nicht ein Surchauf rum von den Preisen kriegt, weil ich muss einfach sagen, wenn die Leute haut ein bestehendes Funding zu eigenen Wohnzwecken kauft oder wenn da ein Neubau kauft, dann hat ihr kein Enregistrierungskosten, die aufhören an einer Koppel bis zu einem Preis von 1,42 Millionen. Das bleibt bestehen. Den 30. Juni geht das zum Teil zurück vor an Schmengen, dass der Motor im Lift. An so wie dem Gesetzesprojekt steht, wird den 30. Juni die Maßnahmen zu einem Ende kommen. Ich bin eigentlich froh, dass ich die Grundsteuer, die hat schon als Oppositionspolitiker zusammen mit Laurel Greng und der Reform gedoktert. Das Projekt von der vierischen Innenministerin, Sozialistin Tanja Boffa, denke ich, vom Staatsrat ziemlich zerpleckt ging. Wo sind die Arbeiten rund? Grundsteuerreform ist ja gekoppelt, auch in einer Mobilisierungstagsarbeit der Wohnungen an Terrain. Kennt ihr auch interessante Quellen für alle Efforten, die müssen noch gemacht werden, wie gesagt. Die Grundsteuer ist eine Gemengesteuer. Ich meine, das ist auch nicht vorgestellt gehen. Den Innenminister ist da federführend mit Steuerverwaltung zusammen mit dem Kataster sind am Gängen und die schaffen da Pechtouren rund für die technischen Vierlichtungen zu machen, für das alle guten denen abwählen, die um Niveau auch von dem Staatsrat sind, aber wie gegen die war von dem Projekt von der Friedrichs der Regierung, dass in denen kann Rechnung drohen. Ich will, dass das so sehr wie möglich vierogetrieben geht, weil ich meine, es steht dieser Regierung gerade wie der andere, der frühere Regierung gut zu Gesicht, vom um Niveau von der Grundsteuer Donau weher gehen. Ja, das betont, dass es ein gemengeres hat, mehr Mobilisierungstag, das wäre eigentlich für den Staat. Ich weiß, das sind schwierige Diskussionen. Ich habe gesagt, Grundsteuer ist traditionell ein Gemengesteuer. Ich meine, das sind dadurch nicht so ändern. Mobilisierungssteuer ist ein zweiten Volley dafür. Das ist richtig. Ich meine, die Zielsetzung, die die frierische Regierung gemerkt hat, die ist richtig. Die soll auch weiter unterstützt gehen und das wie gesagt unter technischer Ausrichtung für darunter zu schaffen, ohne dass Zielsetzung von der freien Regierung hier im Projekt aufgestellt ist. Die Reform, also die Projekte, die gibt es nicht schon, dass die deposiert gehen, das dauert mir lang. Das ist, ich weiß, dass viele schon die Rentenreform und Steuerreform und dann... Also ich merke schon viel Druck. Am positiven Sinn. Viel so schnell wie möglich die Vierlichtungen von unserer Steuerverwaltung an unserem Kataster zu kriegen. Ich engagiere mich noch nicht zu einem konkreten Datum. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir bis dann vom Jahr da gut steck weiterkommen sind. Ja, Herr Finanzminister, Punktlandung ab 13:00 Uhr. Merci für Ihren Besuch am Studio. Der nächste Weekend geht es hier in diesem Studio um die Energie und die Energiepreis an einer Runde mit einer anderen mit dem Regierungskolleg und Wirtschaftsminister Lex Telles von der DP und das ist Claude Seimertz für uns, die moderiert. Ich alle guten dabei sind. Merci für den Urlaub. Schönen Weekend. Merci auch.